1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. 0800 220 50 50. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine freie Themennacht heute. Wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Hans und Hans ist 59. Guten Morgen, Hans. Guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Ach, ich habe heute das Fußballrelegationsspiel gesehen zwischen Düsseldorf und Berlin. Ich habe nur ein bisschen gesehen, das heißt den Schluss, da war ja die Hölle los. Ah, da hast du aber recht. Aber du hast von Anfang an auch viel verpasst. Das war ein spannendes Spiel. Naja, ich bin ja nicht so für Fußball, weißt du? Ich interessiere mich da nicht so für. Ja, aber sagen wir es mal so, das Spiel, das war hochgradig. Das war klasse. Ja. Düsseldorf hat in der ersten Minute 1-0 geführt, dann kam das 1-1, 2-1, 2-2 in der 85. Minute für Berlin. Und die Berliner hätten ja durch ein Tor in den letzten 5 Minuten durchaus noch den Aufstieg oder die Bundesliga erhalten. Aber es war so, dass während des Spiels bereits viele, viele Unterbrechungen war, weil einige Chaoten bengalische Feuer angezündet haben, Raketen gestiftet haben. Ja. Und das Spiel wurde um 7 Minuten verlängert. Die bengalischen Feuer wurden aber entzündet von den Düsseldorfern? Zuerst von den Berlinern und, so wie man es am Fernsehen gesehen hat, aber auch von den Düsseldorfern. Also beide waren dran. Aber die Düsseldorfer sind ja dann die Gewalt... tätigen Fans oder gewaltbereiten Fans sind ja auf das Spielfeld gelaufen. Das ist genau das Problem. Und sie sind auf das Spielfeld gelaufen, als es noch etwa 2 Minuten genau, zu spielen genau. gab. Ja. Und das hat eigentlich das ganze Spiel verzerrt. Ja, also ich kann es nie verstehen, wenn solche Sachen passieren. Das sind doch, auch wenn es nicht meine Welt ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das sind alles Leute, die mit Spaß diesem Sport verbunden sind. Und Fairness ist ja das Oberste im Sport, egal in welchem Sport. Wie kann man denn sowas machen? Das weiß ich auch nicht, aber ich frage mich, wie kann man solche Leute überhaupt reinlassen in ein Stadion? Tja, das werden die Sicherheitsleute auch nicht so kapiert haben, wer da... Und es ist wirklich schade, es war ein unheimlich spannendes Spiel. Es war wunderbar anzuschauen und diese Chaoten, die dann 2 Minuten vor Spielende draufgelaufen sind aufs Spielfeld, die haben im Prinzip den Aufstieg von Düsseldorf in der Bundesliga in Gefahr gebracht. Ja, nun kann man ja, wollen wir erstmal festhalten und sehr froh sein, dass es zu keinen Verletzten gekommen ist. Soweit man weiß, ne? Das ist 100% richtig. Das ist 100%, ja. Das ist schon mal wichtig. Stell dir mal vor, es wäre noch jemand schwer verletzt worden oder gar mehr bei einer solchen Aktion. Dann vollkommen richtig. Aber stell dir mal vor, ich gehe da mal mit meinen Enkelkindern dahin. Ja, was für ein Vorbild. Das soll Sport sein. Mhm. Also das finde ich unheimlich schade. Da hat wirklich der Sport heute Abend etwas verloren. Aber ich glaube, dass alle Vereine, soweit ich da informiert bin, doch sehr, sehr bedacht sind, ihre Fans in gewisser Weise auch so zu trainieren, sich fair zu verhalten. Aber immer wieder gibt es solche Vorfälle. Ja, aber schau doch mal, gerade vor 10 Tagen in Köln, als Köln abgestiegen ist, Ja. Da gab es doch auch Szenen, die kein Mensch in den Stadion sehen möchte. So ist der Mensch. Aber kann man das nicht besser kontrollieren? Tja. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie man das noch strenger kontrollieren kann. Man kann ja in die Köpfe der Leute reingucken. Ja, sagen wir es mal so, ich wünsche der Fortuna alles Gute. Die haben diese beiden Spiele verdient gewonnen, beziehungsweise kommen in die Bundesliga. Aber wenn die in der Bundesliga spielen, da müssen die doch noch einiges tun, um sicherzustellen, dass das alles geregelt abläuft. Ja, hältst du es für möglich, dass dieses Spiel nochmal wiederholt wird? Kann ich mir kaum vorstellen. Weil der Schiedsrichter, der hat ja unterbrochen. Und die Berliner, das muss man denen wirklich hoch anrechnen, die sind fairerweise nochmal aufs Spielfeld gegangen und haben dann die letzten 2 oder 1,5 Minuten gespielt. Ja. Die hätten auch sagen können, es ist uns zu unsicher, wir gehen da nicht mehr drauf und hätten dann sozusagen auf einen Abbruch drängen können. Mhm. Und wer weiß, vielleicht wäre dann ein neues Spiel auf einem neutralen Platz stattgefunden. Also man kann den Spielern von beiden Seiten überhaupt gar nichts vorwerfen. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Man kann nur hoffen, dass solche Leute, sei es in diesem Fall auf Berliner Seite, sei es auf Düsseldorfer Seite, dass sie ein bisschen mehr Vernunft haben und nicht den Sport als ihre Spielwiese ansehen, wo sie ihre Aggressionen auslassen. Sind da eigentlich welche verhaftet worden? Das kann ich jetzt nicht sagen, weil das Spiel wurde übertragen. Es ist zum Beispiel, das ist sehr interessant, dass du das fragst, Domian, da hat man gesehen, dass während das Spiel noch nicht fertig war, ein Düsseldorfer Fan hingegangen ist und den Rasenstück, wo der Elfmeterpunkt ist, ausgegraben hat und mitgenommen hat. Und den kann man sehr genau erkennen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass der zur Verantwortung gezogen wird. Das war der Hans. Statement zum heutigen Fußballtag, der nicht so glücklich zu Ende gegangen ist. Aber es war ein tolles Spiel. Das will ich doch mal so hinnehmen und glauben. Und danke für den Anruf, Hans. Bis bald. Alles tschüss. Gute. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Sebastian, 35. Guten Morgen, Sebastian. Jo, hallo Domian. So. Guten Morgen. Guten Morgen. Über was reden wir beide? Ja, gestern habe ich eigentlich angerufen und ich habe lange mit mir gekämpft, ob ich eine E-Mail schreiben soll. Ich habe mich dann doch dazu entschlossen, dir mal zu schreiben. Ich habe dir mal vor vielen, vielen Jahren schon mal geschrieben und habe auch noch direkt eine Autogrammkarte gekriegt. Fand ich ganz toll. Ja. So, jetzt keine langen Einleitungen. Mein Thema, ja. Also ich habe vor 4 Jahren meine jetzige Ehefrau kennengelernt. Ja. Und sie war damals 15. 15? Ich 31. Und wir haben uns in einer Chat-Community kennengelernt. Einschlägig bekannt eigentlich. Ich muss dazu sagen, wir beiden sind Gothics. Mhm. Also ich mehr Metal, also richtig dark und heftig und laut. Und erklär mal für Menschen, die... Also ja. Null interessiert, was ist Gothic? Sag mal ein paar Sätze dazu. Ja, Gothic ist also eine Musik und Musikrichtung und Lebensart. Mich interessiert also hauptsächlich mehr so die Musik, nicht so die Lebensart. Das ist bei meiner Frau anders gewesen. Sie hat das auch gezeigt nach außen hin. Also eher dunkel angezogen? Dunkel angezogen, dunkel geschminkt, sehr mit Korsett, wie nennt man diese, also bei mir kenne ich das Wamst. Kann man so zusammenziehen wie ein Korsett. Ja. Bei Frauen gibt's das halt auch. Das sieht ganz schick aus eigentlich. Korsett, glaube ich, sagt man. Aber egal. Mit Kleidern, mit langen Kleidern dran, wo also viel Rüschen dran sind und alles halt in Schwarz. Ja. Blutrot meistens. Man kennt die Mädels und Jungs ja, gerade hier in Köln sehe ich auch oft viele rumlaufen. Aber die sind ja, ihr seid ja überall verbreitet in ganz Deutschland. Ja, so. Aber hauptsächlich die in Köln sind auch richtig cool drauf, muss ich dazu sagen. Okay. Ja, jedenfalls... So, vor 4 Jahren Frau kennengelernt, Frau, Mädchen, erst 15. Ja. Ist ja schon sehr grenzwertig. Halten wir erstmal fest, aber erzähl mal weiter. Ist es auch. Also, ich bin auf das Profil geklickt und habe halt das Foto gesehen und man hat so überhaupt kein Alter sehen können. Ich war davon ausgegangen, 18, 19, 20, so in dem Dreh. Mhm. Also, sie halt sehr stark geschminkt war. Und wir haben uns halt bei Skype verabredet und... Ich habe sie halt nicht gefragt, wie alt sie ist. Wir sind erst nur auf das Thema Musik gegangen und... Ja gut, aber irgendwann habt ihr euch getroffen und dann hat sie gesagt, ich bin 15. Nein, hat sie nicht. Nein, hat sie nicht. Also ich bin dann wirklich eine Woche später hingefahren und traf sie dann. Sie kam mir halt entgegen. Ich habe an dem Treffpunkt gewartet. Und sie kam dann so einen Berg runter und ich denke mir, ja, ein bisschen klein. Weil ich bin 2 Meter Kerl, sie ist 1,56 und da war ich schon so ein bisschen am Zweifeln. Sie kam näher und ja, hallo, ne, ich bin die Bibi. Ja, bei mir war es eigentlich dann schon so ziemlich geschehen. Du warst verliebt, ohne dass du da wusstest, wie alt sie ist. Ja. Das hat eingehauen wie ein Hammer auf den Schädel. Mhm. Also, wie lange hat es gedauert, bis sie dir es dann gebeichtet hat, dass sie erst 15 ist? Das kam dabei raus, also wir haben uns erst unterhalten, dann sagt sie so, ja, es war ein Freitagabend. sie sagt so, ja, wollen wir irgendwo hin, in die nächste Stadt, vielleicht ein bisschen ausgehen oder so. Ich sag, klar. Bis dahin sind wir gar nicht mehr gekommen. Sie sagt dann so, ja, ich habe Stress mit meinen Eltern, wir können also auch zu dir fahren. Das ist also 60 Kilometer entfernt gewesen. Also gleich in dem ersten Abend mit zu dir? Ja. Gleich miteinander Sex gehabt? Ja. Ja. So, wann hat sie es ihr denn gesagt, wie alt sie ist? Einen Tag später. Also ich habe, ich sag mal so, ja, habe ich es gemerkt. Also mir war komisch, aber da ich verliebt war, wie soll ich das, das ist schwer zu beschreiben. Jetzt seid ihr 4 Jahre zusammen. Ja. Sie ist mittlerweile 19. Ja. Ja. Was ist der Grund deines Anrufes? Der Grund ist, dass wir jetzt schon nächsten Monat zum zweiten Mal Eltern werden. Ach. Und wir sind mittlerweile verheiratet auch schon seit 2011 im Januar. Und der Hauptgrund ist eigentlich, klar, dass man mit so einer Beziehung in so einem kleinen Dorf, in dem wir eigentlich leben hier, ganz extrem Ärger auslöst. Und A, weil ihr Gothic seid und B, weil sie so viel jünger ist als du. So ist es. Mhm. Und der Größenunterschied, das sieht natürlich... Und der Größenunterschied, zwei ja, Meter und... Ja, das sieht man natürlich ganz deutlich. Sieht groß und breit, sie ist klein und zierlich. Kurioses Paar, wenn man euch so sieht. 100%, wir sind's auch. Warum schon zwei Kinder? Sie ist so jung noch. Ja, das erste Kind war ganz sicher kein Wunschkind, klar. Wie schnell kam das erste Kind? Nach einem halben Jahr war sie schwanger. Also, nach einem halben Jahr war sie schwanger? Ja, ein halbes Jahr waren wir zusammen und dann wurde sie schwanger. Ja, was haben denn eigentlich die Eltern damals zu der Sache gesagt? Sie war 15. Also die Mutter, Kind. Ihre Mutter hat sich fast gefreut, hätte ich jetzt beinahe gesagt, habe ich gesagt. Die Mutter hat selber mit 17 ein Kind gekriegt und ja, sie hat eigentlich so da nichts gegen gehabt. Mhm. Der Vater hauptsächlich hat ordentlich Sturm geschlagen und das ging also wirklich bis in eine handfeste Schlägerei und weil er mich richtig angegriffen hat und ich mir auch nicht anders zu helfen wusste, als ihn jetzt wegzustoßen oder so. Ne? Gab es irgendwie gerichtliche Folgen, eine Anzeige oder sowas? Erst ja, dann durch das Intervenieren von meiner Frau halt hat der Vater dann gesagt, okay, ja, ich kann es ja nicht ändern. So, nun ist die Sache ja schon ein paar Jahre her. Sie ist jetzt 19 Jahre alt. Und der Grund ist, dass du dich da oder dass ihr euch in eurem Dorf nicht wohlfühlt. Wir haben Krieg. Wir haben absoluten Krieg. Warum wohnt ihr denn dann überhaupt noch in dem Dorf? Das Problem ist, dass wir wohnen ziemlich weit ab von der nächsten großen Stadt. Kann ich auch sagen, Paderborn. Paderborn ist die nächste große Stadt? Das ist die nächste größte Stadt, ja. Ah ja. Und ich wohne ganz weit auf dem Land. Wirklich fast 30 Kilometer weit entfernt. Hier ist nichts. Beschimpfen die Leute euch? Oh, richtig, ja. Heftig. Was sagen die Leute zu dir oder zu ja, euch? Ja, ich wäre doch ein Pädophiler. Ich hätte das ausgenutzt und ich hätte das doch alles gewusst. Und meine Frau wäre nicht ganz dicht im Schädel, ne, promiskuisch drauf und so. Also so richtig üble Sachen. Wir halten nur mal fest, das ist natürlich auch eine komische Konstellation, wenn du mit 15 Jahren dieses Mädel angebaggert hast. Ja. Ne, halten wir fest. Aber nun ist es Vergangenheit und nun ist sie 19 und sie ist zum zweiten Mal schwanger. Müssen wir nicht mehr über die Vergangenheit reden. Ich weiß, das hört sich für viele Menschen sehr grenzwertig, wie du das schon richtig gesagt hast, hört sich das natürlich an. Das ist mir auch klar. Was machst du denn für einen Beruf? Ja, ich bin eigentlich, ich habe mich jetzt in den letzten Jahren in der Fotografie gemacht ein bisschen, habe das aber aufgrund dessen, dass meine Frau, einen Schulabschluss hat sie gemacht nach der Geburt unserer Tochter. Danach bin ich in Elternzeit gegangen, damit sie also sich ausbilden lassen kann zur Erzieherin. Ah ja. Das muss jetzt ein bisschen unterbrochen werden, weil klar, nächsten Monat kommt das nächste Kind und... Warum nun schon wieder schwanger? Das war ein Wunschkind. Warum? Wir haben es zeitlich, haben wir es mal berechnet, wie es denn aussieht, dass wir das packen mit der Ausbildung. Mhm. Und wir haben auch einen kulanten Arbeitgeber gefunden. Jetzt wir ziehen demnächst um in der nächsten Stadt. Also ich gehe in meine alte Heimat zurück. Und da konnte ich mir was an Land ziehen. Der wartet also auf Sie. Ja, Moment, aber dann ist das der Grund des Anrufes doch schon aufgelöst, wenn du sagst, wir gehen jetzt in eine andere Stadt. Eigentlich schon. Dann ist es doch vergangen. Eigentlich hauptsächlich Wissen, so Augen zu und durch. Die Leute sagen mir, mein Rechtsanwalt sagt mir auch, sieh zu, dass du da wegkommst. Natürlich. Klar. Vergiss das alles. Also wenn man irgendwo Außenseiter ist und Kritik, die mag etwas berechtigt sein, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ihr auf einem kleinen Dorf seid, ihr lebt sehr unkonventionell, dass natürlich da die Spießer auf euch eindreschen. Ja, aber guck mal, das ist ja hier so ein ultrakatholisches Dorf, ne? Und also nichts gegen gläubige Menschen oder Leute, die irgendwie katholisch sind oder so. Ich bin selber katholisch getauft, ich habe auch Kommunion, das alles hinter mir. Was ich nicht verstehe ist, dass die Menschen so erbarmungslos auf einen einschlagen müssen. Und dass das wirklich damit geendet hat, dass ich einen Nervenzusammenbruch hatte, in eine Klinik musste, ruhig gestellt werden musste. Ich bin durch eine Therapie gegangen. Ja, dann frage ich mich natürlich auch, wo da die christlichen Gebote bleiben. Das Gebot der Nächstenliebe zum Beispiel. Auch wenn ihr gegen die Konvention verstößt, beide, ist es auch kein Grund, Menschen fertig zu machen. Ich verstehe das ja auch. Ich habe versucht, innerhalb des Dorfes auch mich zu zeigen. Ne? Also wir sind rausgegangen und haben uns gezeigt. Wir haben uns nicht versteckt. Aber Sebastian, nun ist es ja gut, wenn ihr da weggeht. Aber ich hätte es dir auch vorher sagen können, dass das höchstwahrscheinlich in einem solchen Dorf nicht funktioniert. Mhm. Nicht umsonst wohnen alle Freaks und alle Außenseiter und ungewöhnlichen Leute eher in Großstädten. Eher, nicht alle. So recht, ja. Ja. So, dann bin ich jetzt froh, dass ihr bald umzieht und in eine größere Stadt werdet gehen können. Mhm. Du grüßt herzlich deine Frau von mir. Ja, ist in Dortmund. In Dortmund, ist doch wunderbar. Da seid ihr doch in der großen Stadt und da habt ihr wahrscheinlich ein freies Leben. Ja, auf jeden Fall. Und alles Gute für die Schwangerschaft und für eure Beziehung. Alles Gute. Dankeschön, Domian. Sehr gerne, Sebastian. Ich habe so gerne mit dir telefoniert. Deine Sendung, die höre ich fast 12 Jahre. 12? So lange schon. 12, 13 Jahre bestimmt, von Anfang an dabei. Vielen, vielen Dank. Also, ganz toll. Sebastian, alles Gute dir und deiner Frau und deine Familie. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50. Und jetzt zu unserer Aktion, unserer Versteigerungsaktion meines alten Stuhles aus dem alten Studio. Wir haben die Aktion ja ganz neu aufgezogen. Diesmal wird sie streng von eBay überwacht. Diesmal wird alles gut gehen. Ich bin sehr guter Dinge. Und ihr könnt sehr gerne mitbieten. Mittlerweile sind wir über 4.000 Euro schon, was mich sehr, sehr freut und auch sehr stolz macht. Aber wir können natürlich noch mehr rausholen. Die Versteigerung ist natürlich für einen guten Zweck, wie ich finde, für einen sehr guten Zweck, nämlich für das Dr. Mildred Scheel-Haus hier in Köln, der Palliativstation der Universitätsklinik. Also, das ist die Station, die die sterbende und todkranke Menschen behandelt. Und das Geld ist dringend nötig. Die Station will sich erneuern und etwas vergrößern. Und es sind nicht genügend öffentliche Gelder da. Das heißt, man ist auf Spenden angewiesen und wir freuen uns da über jeden Euro, der reinkommt. Und ich sage wir, weil ich dieser Station und dem Mildred Scheel-Haus sehr eng verbunden bin. Also, wenn ihr mitmacht, wenn ihr meinen alten Moderationsstuhl, den, auf dem ich weiß es gar nicht, ich glaube 13 oder 14 Jahre gesessen habe, wenn ihr den haben wollt, dann steigert mit, geht auf eBay, Stichwort Moderationsstuhl Domian. Die Auktion läuft noch bis Freitagnacht, also in der Nacht von Freitag auf Samstag um 13:30 Uhr, während diese Sendung läuft, ist die ganze Sache beendet und ich bin auch gerne bereit, eine persönliche Übergabe dann mitzumachen, wenn der Ersteigerer das dann auch gerne möchte. Können wir das sehr gerne hier in Köln dann machen. Also eBay, Moderationsstuhl, Domian, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hier geht's jetzt weiter mit der freien Themennacht und ich freue mich sehr auf Thomas. Und Thomas ist 44. Hallo Thomas. Hallo Domian. Thomas, um was geht's bei dir? Also es dreht sich bei mir darum, entschuldige, ich bin jetzt ein bisschen nervös. Ja. Es dreht sich bei mir darum. Ich war vor etwa 4 Jahre, ein halbes Jahr lang mit einer Transsexuellen befreundet, enge Beziehung gehabt. Bis vor 4 Jahren? Also ich bin jetzt 3,5 Jahre solo. Ja, okay. Und mit einer transsexuellen Freundin. Ja. geboren als Mann. Hat dann durch wenige Operationen sich dann letztendlich optisch zur perfekten Frau entwickelt. Ah ja, also wenn die Person nackt war, sah man nichts mehr von dem männlichen Körper. Nein, die war, also bis zur Gürtellinie war sie zu... Hallo? Hallo? Thomas? Na, es fängt ja wieder gut an heute mit unserer Leitung. Gestern flog auch schon jemand raus. Ich glaube, das wird nichts mehr mit Thomas. Hallo Thomas? Den wählen wir nochmal neu an, den Thomas. Dann machen wir mal weiter. In der großen Hoffnung, dass sie jetzt da ist und dass ich sie hören kann. Monika, 59. Hallo Monika. Hallo Domian. Du bist da. Das ist sehr schön. Guten Morgen. Guten Morgen Monika. Und was geht's denn bei dir? Ja. Bevor ich zur Sache komme, möchte ich erstmal etwas sagen über die Palliativmedizin. Sehr gern. Ich hatte da die Sendung Hart aber fair gesehen mit dir. Dein Buch habe ich nicht gelesen, noch nicht. Und fand das sehr gut, was du gesagt hast. Das hat mir sehr gefallen. Dankeschön, vielen Dank. Ich finde, dass das schon sehr wichtig ist, obwohl ich nicht so unbedingt für die Medizin bin, sondern mehr für die Homöopathie. Aber jetzt zu meinem Thema. Ich habe ein Problem, eine Sucht, ein Trieb oder ein Faible. Ich esse schwarze Erde, lecke Baumrinde, Gestein, Mauergestein ab und esse richtig den Putz zwischen den Steinen. Nein. Der ja aus Sand, Kalk, Zement und Wasser besteht. Ich habe das selbst mal angerührt, deswegen weiß ich das. Moment, das muss ich erst mal sacken lassen. Ja, bitte. Du isst Putz und Gesteine. Ja, und schwarze Erde. Und schwarze Erde. Und woran leckst du? Du leckst an? Ja, an Mauergestein, an Baumrinde. Aber nicht Baumrinde jetzt von Birken oder glatter Baumrinde, wie man sie bei manchen Bäumen findet, sondern richtig diese Borke, wo. Aber da von kann man gar nicht. Eichen. Ja, aber da hat man die Zunge doch gleich aufgerissen. Man da sehr, das ist doch so rau, diese Rinde. Nein, ganz vorsichtig, nur dass ich den Geschmack habe, so. Weil da auch dann, ich traue mich das fast doch, gar nicht zu sagen, weil dieser Dreck, auch manche würden das ja als Dreck bezeichnen, Erde zu essen, richtig schwarze Erde, aber keine Blumenerde und nicht draußen aus dem Park, wo ich weiß, dass da Hunde hinmachen, sondern sondern aus dem Garten. Warum? Das habe ich noch nie gehört. Warum isst du Erde und Steine? Das scheint mir ein Mangel zu sein. Ich habe... Verträgst du das denn? Ich würde denken, man wird krank, wenn man Mörtel isst. Ich hole mir Gestein aus dem Garten und habe da mal viel von gegessen. Da hatte ich richtig Magen- und Darmschmerzen. Sag mal, damit ich mir vorstellen kann, wie groß sind denn die Steinchen, die du runterschluckst? Das sind keine richtigen Steine, sondern das ist nur der Putz dazwischen. Mhm. Weil Steine können wir mit unserem menschlichen Gebiss ja gar nicht beißen. Nee, ist klar. Aber man kann natürlich die Erde runterschlucken. Das ist, und wenn du das dann sind so Stücke von 2-3 Zentimeter, 2x2x3 Zentimetern oder 3x3 Zentimeter. Wie oft machst du das? So alle paar Tage. Aber du isst auch zwischendurch normale Sachen. Ja, natürlich. Ja. Ich bin nicht dünn oder mager. Wenn man schon einen dicken Teller voll Erde ab und zu isst, dann nimmt man auch zu. Nein, das ist natürlich Scherz. Sag mal, schmeckt dir das? Das schmeckt mir und das ist so ein Bedürfnis. Ich habe das Gefühl, ich brauche das. Ich habe da zu meiner Schwester darüber gesprochen, sie hat darüber gelacht, sie erzählt das keinem, das ist peinlich. Zu meinen beiden Brüdern habe ich nicht darüber gesprochen, dann zu einem Freund und zu meiner besten Freundin. Ich habe eine Therapeutin, der habe ich das auch mal erzählt und die hat gesagt, ich habe was für sie. Die hat mir Heilerde gegeben. Und das die Therapeutin hat ja Heilerde gegeben, damit du Heilerde essen sollst. Ja, Heilerde, es gibt im Reformhaus. Ja gut, das mag, ja. Oder im Superbiomarkt gibt es Lufus, das ist die Firma Heilerde, die man sich anrühren kann. Da sind Mineralien drin, die auch in der Erde... Zum Essen. Ja, die auch in der Erde enthalten sind. Und diese Heilerde wird angerührt mit Wasser, das ist dann ein Getränk und das kann man trinken. Gut, aber du machst es ja ein bisschen archaischer. Du nimmst ja die Erde pur, da wo sie sauber ist natürlich. Ja. Und... Ja. Du leckst am Baum. Wie groß ist die Menge, die du dann zu dir nimmst? Das sind nur kleine Mengen. Also nicht ein Teller voll? Nein. Das ist nur Teelöffel voll? Noch nicht mal. Ach so. Dann sind es ja wirklich kleine Mengen. Ich stelle mir nur gerade das Bild sehr köstlich vor. Ich mache einen Spaziergang durch den Wald und irgendwo kniet Monika vor einer Eiche und leckt die Eiche ab. Da würde ich auch denken, hat sie noch alle oder was ist da los? Also, dann mach dir keine Sorgen, Domian. Die Bäume sind so groß, da brauche ich mich nicht knien. Stimmt auch wieder. Aber wie, da würdest du wirklich an so einem Baum stehen und mit richtig den lecken? Ja, also ich gehe in die Rinde rein, weil ich da Dreck vermute oder Erde oder so. Es geht sowas. Immer um die Erde in der Rinde. Es geht nicht um die Rinde an sich. Erde und Mauer, also Zement, Kalkgestein. Aber warum die Mühe, in der Rinde zu suchen? Dann geht doch gleich auf die Erde und leck an der Erde. Ja, das mache ich ja auch. Wenn ich einen Stein hochnehme oder hier aus dem Garten, da ist eine Mauer auch und dann ein Stück Stein, das aus dem Mauerwerk, ein altes Mauerwerk rausgebrochen ist und da ein bisschen Putz dran ist und das hat schon länger in der Erde gelegen und da ist Erde dran und vielleicht schon bemoost, dann lecke ich da so lange dran, bis da nichts mehr von übrig ist, weil dieser Geruch und dieser Geschmack, ich kann das nicht anders beschreiben, als dass ich da einen Jeeper drauf habe. In Köln würden wir sagen, du bist aber ein jackes Huhn. Mag sein, aber das. Jetzt mal im Ernst. Ist das eine Marotte oder ist das irgendeine Erkrankung auch? Erkrankung würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das scheint ein Mangel zu sein, denn in der Erde stecken ja Mineralien. Ja, gut, aber wenn du dich normal ernährst, dann müsstest du diese Stoffe ja haben. Wir alle, es leckt ja sonst keiner am Baum. Ja, vielleicht hast du einfach nur Lust drauf, kann ja auch sein. Ich habe das in der Kindheit gemacht, war deswegen auch mal mit meiner Mutter beim Arzt und war auch im Krankenhaus, weil ich mir irgendwas geholt habe. Mhm. Habe auch zu Hause in unserem Elternhaus die Kellerwände abgeleckt. Das ist mir völlig klar. Ich möchte mal in deinen Keller gucken. Da sind die Wände wirklich wie geleckt, ne? Und angeknabbert. Bist du in einer Beziehung? Hast du einen Mann? Ich bin Witwe. Ich hatte bis vor anderthalb Jahren einen Lebensgefährten, aber wir haben uns räumlich getrennt und auch getrennt. Wussten deine Männer? Wir sind auch befreundet. Ja, wussten deine Männer so in deinem Leben davon, dass du das machst? Er wusste davon. Und was hat er darüber, also der letzte Mann? Der fand das schon gediegen. Gediegen, also ein bisschen merkwürdig. Ja. Ja. Und meine Therapeutin hat mich darauf gebracht, dass das eben ein Mangel nach Mineralien ist. Was ist denn das für eine Therapeutin? Ist das eine Psychotherapeutin, eine Psychologin, weil ich auch psychisch erkrankt bin. Ach so, und die Psychologin hat da keine Bedenken, dass das irgendwelche merkwürdigen Ursachen hat? Nein, sie sagt mir, ich soll mir diese Heilerde kaufen. verstehe. Aber da kosten 50 Gramm 7,80 Euro. Och, 50 Gramm sind nicht viel. Da ging ich lieber in den Wald. Wenn ich jeden Tag für 8 Euro Heilherde esse, ach, Quatsch. Ich aber viel geh mal schön, schön in den Wald, da wo alles sauber ist, hast du es billiger. Nein, ich hatte jetzt gedacht, dass die Psychologin irgendwie eine psychologische Ursache irgendwie sieht und dass man es nicht erklären kann mit dem Mineralmangel, sondern dass es irgendwas Seelisches ist. Aber tut sie nicht. Nein. Sie meint, dass das eine Sie hält auch viel von der Homöopathie, von der ich auch sehr viel halte, die ich auch schon in Anspruch genommen habe. Jetzt nicht wegen dieser Sache. Meine Sorge wäre jetzt nur, wenn ich das so höre, aber offensichtlich ist es gut gegangen. Du bist 59 Jahre alt schon geworden, dass man davon krank wird oder sich irgendwelche Keime da hereinholt. Das war ja in der Kindheit der Fall. Da habe ich ja mal im Krankenhaus gelegen. Dann hat sich das über zig Jahre beruhigt und ich habe nie etwas damit zu tun gehabt. Erst seit anderthalb Jahren habe ich wieder diese Marotte, möchte ich mal sagen. Ach so, ich hatte jetzt verstanden, das wäre von Kindheit bis heute so. Nein, da gab es eine Pause. Aber eine lange Pause. Ja. Und jetzt seit anderthalb Jahren erst wieder. Mhm. Hat das zu tun mit dem Tod deines Partners? Mein Mann ist seit 97 tot. Ach so, da hat das damit nichts zu tun. Seit Januar 97. Hast du eine Idee, warum das gerade dann jetzt vor anderthalb Jahren wieder losging? Ich weiß nicht, wenn ich unten in den Garten gehe, dann rieche ich diese Erde, dann rieche ich das alte Gemäuer und das macht mir diese Lust auf diese Dinge. Mhm. Also kann mir das auch nicht erklären. Es ist ein gutes Gefühl. Ja. Also es macht dir Spaß und du fühlst dich damit wohl. Und ich fühle mich damit wohl. Ich hole mir dann Steine rauf, die gucke ich mir an, wenn ich dann welche, und dann habe ich die hier in der Küche auf der Spüle liegen. Aber du wäschst sie nicht vorher, aber du wäschst sie ja nicht ab vorher. Na, ja, dann wäre ja das Tollste weg. Ja, ich verstehe es schon. Aber du kommst auch nicht auf die Idee, mal deine leckere Bratwurst, die du dir vielleicht zum Mittag machst, zu kombinieren mit ein bisschen Mörtel. Das nicht. Nein, okay. Ich bin Vegetarier. Ach so, okay, alles klar. Das ist ja skurril, Monika, das habe ich noch nie gehört. Ja. Obwohl, wo du es gerade sagst, ich glaube, ich hatte mal einen Mann hier in der Sendung, der aß Wachskerzen. Ich meine, mich vage zu erinnern, das ist aber schon sehr lange her. Aber sowas, wie du es erzählt hast, das habe ich noch nie gehört. Du bist in psychologischer Behandlung, deine Psychologin sagt, kaufen sich Heilerde und trinken die. Offensichtlich sieht sie es nicht als großes Problem, du auch nicht. Nein. Ja, Gott, dann mach es. Wenn du damit froh bist und gute Gefühle hast, dann sei dir das bisschen Erde gegönnt. Danke dir. Lass dich aber nicht erwischen, wenn du Bäume leckst. Das kommt komisch, sage ich. Wenn die Nachbarn das sehen, dann werden die denken, na, mit Monika, da müssen wir mal reden. Die Frau verspeist jetzt die Bäume im Garten. Genau. Liebe Monika, dann guten Appetit für die nächste Stein- und Baumleck-Aktion. Danke dir. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Seht ihr, wir erfahren doch immer wieder was Neues hier. Das ist doch unfassbar. Ich wollte gerade sagen, wir sollten das mal ausprobieren, aber wir sollten es vielleicht nicht ausprobieren, wie ein Baum schmeckt, wenn man einen Baum leckt. Ich stelle es mir nicht so toll vor, aber. So, zweiter Versuch um 1.32 Uhr mit Thomas. Thomas von Grade. Hallo Thomas nochmal. Hallo, der Jürgen. Hast du aufgelegt? Hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Hattest du aufgelegt? Hallo. Ja, aufgelegt, neu angerufen, prima. Hat alles gepasst. Gut, ich war nur... Nee, selber aufgelegt nicht, aber egal. Das meinte ich. So, du hast vorhin gerade gesagt, du warst bis vor 4 Jahren ungefähr mit einer transsexuellen Person zusammen, ehemals früher Mann und dann zur Frau umoperiert. Ja, also wie gesagt, rein von der Optik bis zur Gürtellinie, unter der Gürtellinie war sie noch Mann. Ach so, da war sie noch Mann. Ja. Warum hat sie sich nicht gänzlich operieren lassen? Der Körper ist ihr Kapital. Was heißt das? Arbeitet sie als Prostituierte oder was? Ja, richtig. Ach so. Und wie lange warst du mit dieser Person zusammen? Etwa ein halbes Jahr. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Und ich sag mal, wir haben uns 2-3 Mal gesehen. Ich habe sie besucht und dann... Irgendwann waren dann Telefonate, SMS, hin und her und so. Und dann hat es angefangen. Lass mich kurz fragen, als du sie kennengelernt hast, war dir klar, dass sie ein transsexueller Mensch ist? Oder hast du das war dir klar. Und wusstest du auch, dass sie noch einen Penis hat? Ja, ich habe mir damals diesen Kick bewusst gesucht. Du hattest vorher keine schwulen Erfahrungen, bisexuellen Erfahrungen gemacht? Männer waren für mich nie ein Thema. Nie? So, dann liegst du jetzt im Bett mit einer vielleicht sehr attraktiven Person, mit sehr weiblichem Äußeren und einem Penis. Wie ist denn das für einen heterosexuellen Mann? Ja, ich weiß nicht, am Anfang ist es natürlich klar, dieser Kick. Und dann später hinaus, oder war das jetzt lange Zeit, wenn man sich ab und zu mal diesen Kick geholt hat, war das auch nur der Kick. Hat dich das angemacht? Das war eine super... neue Erfahrung, es war ganz was anderes. Ich habe gehört, wenn die Frauen oder Mädels oder Jungs, wie auch immer, wenn die Hormone nehmen, dass sich dann der Penis und die Hoden sehr zurückentwickeln und schrumpfen. War das bei deiner Freundin auch so? Das mag durchaus sein, aber ich sag mal, von den meisten, wo ich seit arbeiten, die sind auch aktiv-passiv. Das heißt also auch, Körper ist Kapital, ist logisch und da muss funktionieren, aber es sind so viele dabei, die sind extrem weiblich. Aber deine Freundin hatte noch einen funktionsfähigen Penis, der auch irrigiert war. Ja. Hast du den angefasst? Ja. Und das war auch dann der Kick für dich? Ja, am Anfang, ja. Aber dann später hinaus, es war dann irgendwie, es war normal. Es war total normal. Und es hat dann auch keinen Unterschied mehr für mich gemacht oder sonst irgendwie, sondern es war dann für mich persönlich die natürlichste Sache. So, ich frage es deshalb, Thomas, ich frage es deshalb so genau, um das zu verstehen. Weil als streng heterosexueller Mann interessieren dich ja Penisse nicht. Nun hast du aber eine Freundin mit einem Penis und plötzlich ist der Penis ein Sexualobjekt für dich. Mhm. Frage ich, der hat dich dann auch geil gemacht, oder wie? Ja, sicherlich. Es ist ja nicht so, dass man das Ganze dann nicht verneint oder wegguckt oder so. Mhm. Ja, nee, man hat sich dann gegenseitig, ich sag mal, jetzt in irgendeiner Form dann Lust bereitet. Mhm. Aber es lag wahrscheinlich für dich auch an der Kombination. Quasi jetzt mal salopp ausgedrückt, oben Frau und einen Mann. Sicher. Verstehe. Mhm. Oder erahne, was du meinst, ja. Na, aber jetzt war dann letztendlich irgendwann, wir haben uns dann des Öfteren getroffen und so weiter und so fort. Und das ist ja dann alles immer private Bereich abgelaufen und da war das finanziell überhaupt gar kein Thema mehr. So dann haben wir auch mehrere Nächte miteinander gehabt. Mhm. Also sie hat ganz professionell als Prostituierte gearbeitet. Ja. Ja. Und du hast sie auch kennengelernt? Okay. Genau. Naja, egal. Und dann war das irgendwann so und dann ist er wieder in ihre Heimat zurückgeflogen und dann ist er wieder gekommen. Woher kam sie denn? Südamerika. Mhm. Und naja, dann war das so und dann haben wir ein paar Mal telefoniert und so. Und auf einmal hat sie gesagt, ich muss dich wieder sehen, ich komme. Mhm. Gut, dann ist sie gekommen und da war sie bei mir irgendwo in der Nähe und dann habe ich sie immer wieder besucht. Und da bin ich auch öfters über Nacht geblieben. Mhm. Das heißt also abends spät hingefahren, bis morgens, dann auf die Arbeit oder wie auch immer. Ja. Und dann hatten wir natürlich genug Zeit, uns auch kennenzulernen. Mhm. Und dann lernst du die private Seite kennen. Und dann habe ich mich immer mehr in diesen Mensch verliebt. Mhm. Mhm. So, und irgendwann war es natürlich so, dass sie dann auch ihr Problem damit hatte, weil, ich sag mal, Liebe und Arbeiten, passt das nicht ist so nicht immer einfach. Wie alt ist sie? Na, mittlerweile ist sie 29. Na. Ja. So. Naja, okay, auf jeden Fall war es so, dann irgendwann ist sie weg in eine andere Stadt. Und dann auf einmal kam die SMS, oh, es ist alles so schlimm, so bin ich nicht doof. Und auf jeden Fall war das dann so, dann irgendwann kam sie zurück und dann ist das losgegangen im Krach. Und dann sind dann diverse Sachen aufgekommen und dann haben wir uns dann immer mehr verkracht. Mhm. Und irgendwann ist sie dann wieder zurückgeflogen und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, Thomas, du sollst wissen, ich habe dich immer geliebt. So, und dann war der direkte Kontakt nahezu abgebrochen. Ich habe dich immer geliebt und der Kontakt war weg. Und hast du sie seitdem nicht mehr gesehen? Na, dann haben wir uns nochmal 2-3 Mal gesehen und ich habe versucht, das zu hinterfragen. Mhm. Weil, ich meine, irgendwo habe ich es verstanden, aber ich konnte es, also wollte ich es mit den eigenen Worten von ihr hören. Was wolltest du hören? Naja, ich habe mir das vielleicht, ich sage dann aus, sag du, pass auf, wir können das nicht machen oder wir können nicht mehr zusammen sein, weil Liebe belastet meine Arbeit. Hat sie so gesagt? Letztendlich ja. Aber sie hat es nicht direkt gesagt. Das heißt, sie war nicht der Typ Mensch, wo dann offen ehrlich sprechen kann. Letztendlich eine ganz tragische Situation. Da haben sich zwei Menschen auch verliebt ineinander, sehr ungewöhnliche Liebe. Und diese Liebe wurde aufgegeben wegen der Prostitution. Ja, und Geld, ist richtig. Wegen des Geldes. Hat sie denn mit dieser Prostitution sehr viel Geld verdient? Ja. Das schon. Also da hat das Geld dann... Ja, ich gehe mal... Sie müssen natürlich in die junge, attraktive Jahre müssen sie ihr Geld verdienen. Mhm. Jetzt hast du sie wie lange nicht mehr gesehen, gesprochen, gehört? Ja, ich habe jetzt mal mit seit 3,5 Jahre in kein, etwa... Kein Telefonat auch zwischendurch? Gar nichts mehr. Wir haben nochmal 2-3 Mal auf Facebook miteinander geschrieben, aber das war's dann. Geh dann davon aus, wenn du heute zu dem Thema anrufst, dass dir das immer noch sehr nahe geht und du viel an sie denkst. Ja. Das heißt, du hättest dir durchaus eine engere und tiefere Bindung und Beziehung zu ihr langfristig vorstellen können. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist ja so im Nachhinein, ich bin jetzt, wie gesagt, jetzt seit die 3,5 Jahre Single und mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut, ich mache mein Ding, ich lebe mein Leben und ich bin unterwegs Ich kann mir alles erlauben. Auch zwischendurch Affären gehabt wieder? Ja, aber es ist immer wieder so, das Ganze, das hat mich immer wieder geblockt. Hast du Affären Immer, wann ich jemanden kennenlerne und so, und dann ist es auch so, dass mich Ja, verstehe. Dass ich im Kopf nicht ganz frei bin. Wenn du Affären hast, hast du die mit Frauen oder auch mit der mit Transsexuellen? Sowohl als auch. Also sowohl als auch. Ja. Oh, das ist aber schwer, aber ich meine, das ist ja schon eine große Aussage, wenn sie, oder ja, das ist eine Aussage, wenn jemand anderen verlässt wegen des Geldes. Ja, ich meine, irgendwo kann man sagen, letztendlich verstehe ich es. Es hätte auch... Egal, was jetzt... Sicherlich, ich sag mal, vielleicht über Jahre nicht richtig funktioniert. Ich sag mal, allein der Altersunterschied. Ne? Ja, gut. Du bist 44, sie ist 29, sagst du es inzwischen. Naja, gut, das ist verkraftbar. Nur, es dauert ja jetzt schon sehr lange an. Ich hätte ja so gedacht, wenn die Liebe ganz groß in ihr gewesen wäre, hätte sie ja vielleicht doch nach ein paar Monaten sich doch melden können und zu dir zurückkommen können. Aber das hat sie jetzt nicht getan. Es sind 3-4 Jahre vergangen. Ja. Das ist eigentlich eine Zeit, wo man sich dann eingestehen muss, die Sache ist gelaufen, das war's. Domian, das weiß ich. Das ist für mich eigentlich auch ganz klar und mein Leben geht weiter und ich, wie gesagt, ich bin kein Trauerklos. Ich mache mein Ding und mir geht's auch gut. Ne? Aber da kann man dir eigentlich nur wünschen, dass da bald jemand über den Weg läuft, in den du dich wirklich auch verlieben kannst. Dann, glaube ich, kannst du dich auch mehr von ihr verabschieden. Ich denke mal, ja. Aber weißt du, das Seltsame ist, mit allen meinen Beziehungen, egal wie, was, wo war, ne? Haben wir irgendwann nochmal Kontakt gehabt und wir haben geredet und wir haben das dann letztendlich im Gute verabschiedet. Du hast das Gefühl, hier müsste nochmal was geredet werden. Ja. Ja, du kannst es, wenn du weißt, wie du sie erreichst, kannst du das ja noch einmal versuchen, wenn du so ein Bedürfnis danach hast. Dann mach es. Ja, ich meine, vielleicht werde ich es irgendwann mal machen, aber auf der einen Seite ist es halt so, ich meine, das hat mich schon ziemlich an den Rand gebracht, ne? Ja, verstehe. Zumal ich ja eigentlich so weit war, ich meine, als das Ganze losgegangen ist, war ich ziemlich verwirrt. Ne? Ich war da richtig total verwirrt. Ich habe nämlich gewusst, wie ich mich nur was, ich sag mal, in meinem Leben orientieren soll. Und dann war es das so gewesen, ich habe mich dann. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich 4 sehr, sehr enge Freunde gehabt. Und dann habe ich mich offenbart. Und keiner hat mich verurteilt. Oder. Keiner hat dich verurteilt? Nee. Wir müssen wieder gehen. Sogar war einer dabei, der ein Kollege hat gesagt, wow, was? Und dann habe ich ja irgendwann noch ein Bild gezeigt und habe gesagt, du hast recht, machst und ich jetzt genauso mache. Und Thomas, ich will dir noch sagen, wenn du mit dir nochmal Kontakt aufnimmst, dann aber vielleicht, oder bitte nicht mit dem Ziel, das Ganze nochmal neu zu starten, denn dann reißt du alte Wunden auf. Denke genau darüber nach, ob du das wirklich willst, ob dir das hilft. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist, nochmal sie zu sehen, dann kommen die ganzen Erinnerungen wieder auf. Denke streng drüber nach. Wenn du es wirklich brauchst, um abschließen zu können, dann versuch es. Aber wenn du schon Bedenken hast und ein bisschen Sorge hast, dann lass es sein und lass über die Sache Gras wachsen. Lieber Thomas, in diesem Sinne, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute und ich muss dir wirklich auch sagen, ganz tollen, großen Respekt vor dir in deiner Sendung. Danke. Immer wieder, wo ich zu gucken seit Jahren. Dankeschön, sehr nett. Hey, du hast so viele Leute geholfen und. Danke, super. Danke. Sehr nett von dir, lieber Thomas. Hey, alles Sänger, gut. Und kann ich von dir eine Autogrammkarte haben? Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich an wegen deiner Anschrift. Alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. Danke, ciao. So, meine Lieben, nun werdet ihr. Ja, wissen, dass wir morgen die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben. Und das ist ja unsere Themennacht. Und morgen heißt unser Thema am helllichten Tag. Ich möchte gerne mit euch über ungewöhnliche Vorkommnisse und Ereignisse sprechen, die am helllichten Tag passiert sind und die ihr miterlebt habt. Also, das kann ein Gewaltakt sein, ein spektakulärer Überfall, ein Einbruch. Es kann öffentlicher Sex sein, den ihr beobachtet habt oder den ihr gemacht habt, den ihr durchgeführt habt. Es können aber vielleicht ganz andere Sachen sein, die gar nicht so offensichtlich sind, aber von denen ihr auch sagt, Mann, das ist am helllichten Tag passiert. Ein ungewöhnliches Vorkommnis, ein ungewöhnliches Ereignis. Vielleicht habt ihr am helllichten Tag ein UFO gesehen oder sowas dergleichen. Also wenn ihr gerne mir davon erzählen wollt, was ihr am helllichten Tag erlebt habt, gesehen habt, vielleicht sogar aushalten musstet, das weiß ich nicht, das kann ja auch sein, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Jede Nacht kann man ab 0 Uhr anrufen, dann sind die Leitungen geschaltet und natürlich auch gerne während der Sendung. Am helllichten Tag unser Thema. Morgen 0800 220 50 50. Diese Nummer hat gewählt der Markus. Markus ist 38. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Markus. Um was geht's bei dir? Ich wollte ein Thema aufgreifen, was ihr schon mal in der Sendung hattet, und zwar das Thema Macht. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das hat bei euch Riesenwellen geschlagen, ja, wo ein Typ angerufen hat, wer einen anderen Typen als Hund hält. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Das hat große Wellen geschlagen und ein... Ja, etwas mit Verachtung oder wie kann man so leben. Ja. Und ich habe mich dazu bereit erklärt, mich der zu stellen, vielleicht auch ein paar Dinge klarzustellen. Ich lebe praktisch als Hund. Du bist aber nicht der Hund von dem Anrufer von damals. Nein, nein, du bist... bei mir ist es ein weibliches Gegenüber, kein Mann. Ja, nun wollen wir gleich mal vorweg sagen, damit wir nicht wieder viele Beschwerden haben oder Empörungen haben. Das basiert es natürlich auf... ein Rollenspiel. Ein Rollenspiel. Es basiert auf, wo beide mit einverstanden sind. Ja. Es sind zwei erwachsene Personen, welche Verantwortung tragen und genau wissen, was sie tun. Gut, das haben wir jetzt geklärt. Und das ist ja auch ganz eindeutig und ganz, ganz klar. Was mich irgendwo gestört hat, dass es so rübergekommen da ist, oder dass es auf so viel Unverständnis, wo jeder sagt, wir leben in einer toleranten Welt. Gut, deswegen hast du jetzt die Chance, ein bisschen von dir zu erzählen. Fangen wir mal vorne an. Wie lange lebst du schon als Hund? Seit 9 Jahren. Ja, und du hast eine Herrin. Genau. Eine Herrin. Lebst du bei dieser Herrin immer? Wir leben zusammen. Wir leben jetzt seit ein paar, ja, ungefähr ein halbes Jahr auf eine Fernbeziehung, wegen beruflicher Zeit. Mhm. Aber ansonsten, ja, haben wir einen gemeinsamen Haushalt. Aber du bist jetzt allein in deiner Wohnung. Genau. Ja. Wie kann man sich das Leben als Hund, in deinem Fall Markus als Hund, vorstellen? Wie sieht das aus, wenn du bei deiner Herrin bist? Ich würde sie nicht als Herrin, sondern eher so als Besitzerin vergleichen. Okay, deine Besitzerin. Mhm. Dass man an Leine oder Halsband lebt. Bist du dann auch auf allen Vieren? Ja, bist du nackt? Teilweise, was nicht immer der Fall ist. Aber bist du fast immer nackt? Ja. Was hast du höchstens an? Ein Slip oder irgendwo ein Brustgeschirr oder was man so aus der SM-Szene auch kennt. Ja. Du gehst immer dann, wenn du bei ihr in der Wohnung lebst, auf allen Vieren? Ja. Beschreib mal ein bisschen mehr. Wie soll man das beschreiben? Irgendwo, ja, jeder kennt das, irgendwo wie ein Hund gehalten wird. Ja. Ein Hund kann nicht sprechen. Das heißt, du sprichst auch nicht mit deiner Besitzerin? Genau. Aber ich würde jetzt nicht anfangen zu bellen. Nein, nein, nein. Das, aber du bellst bei ihr manchmal? Ja, ja, klar. Das wäre dir jetzt ein bisschen... Also ist ein normales Rollenspiel. Ja. Heißt das, ihr sprecht wirklich nie, wenn du da bist? Doch, wir sprechen auch. Wir haben eine ganz normale Beziehung, wie zig Millionen andere Menschen auch. Aber in dem Moment, ja, herrschen irgendwo Regeln, welche man einhält. Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn du zu ihr kommst, ihr habt jetzt eine Fernbeziehung, du kommst zu ihr, dann werden ein paar Worte gesprochen, zunächst? Ja, klar. Und wie schnell schlüpfst du dann in die Rolle des Hundes? So schnell mein Gegenüber das erwartet. Ach so, das Gegenüber sagt, jetzt möchte ich das, und dann ziehst du dich aus, genau, und dann wird die Leine umgelegt. Ja. Nun fressen Hunde in der Regel ja aus einem Napf und die sitzen nicht am Tisch. Ist das genauso bei euch? Ja, ist genauso. Beschreib mal deinen Napf. Ist ein ganz normal, was man so bei realen Hunden auch kennt. Eine Blechschüssel, eine silberne. Mhm. Ja, steht auf so einem, ja, Ständer, sage ich jetzt mal. Ja. Dass man halt nicht mit dem Kopf ganz nach runter geht. Und was tut deine Besitzerin dir da rein? eigentlich, sage ich jetzt mal so, Reste, was natürlich noch gut ist. Ah, aber schon Reste von ihr? Ja. Es gibt kein explizites Hundefutter? Nein. Warum nicht? Gehört Tierfutter soll Tierfutter bleiben und nicht für uns Menschen sein. Ja, schon. Aber wenn man konsequent ist, müsste da auch eine Packung Schappi rein, oder wie das Zeug heißt. Ich habe keine Ahnung. Nee, so weit geht das nicht. Okay, so weit geht es nicht. Wie ist es, wenn du trinken willst als Hund? Ja, Wasser. Nun, richtig so, wie man es auch so kennt. Also du leckst oder also schlürfst das Wasser? Ja, man nimmt das Wasser praktisch mit der Zunge auf, man rollt die Zunge nach hinten. Ist es dir verboten, dich aufzurichten, wenn du in der Hunderolle bist? Ja. Ist es dir auch verboten, die Hände zu benutzen? Das kann mal Stunden gehen, das kann aber auch mal tageweise gehen. Dass du in der Hunderolle bist? Genau. Wenn es tageweise geht, wo schläft der Hund? Wo schläfst du als Hund? Auf einer Decke. Wir haben auch eine Hundehütte. Klingt jetzt total abgefahren, aber es ist so. Du hast eine Hundehütte in der Wohnung? Ja. Frierst du nicht, wenn du da fast nackt? Zur Not habe ich noch einen Balkon, also wenn es warm ist. Gutes Stichwort. Hunde müssen ja auch mal Pipi und auch mal was anderes. Wie wird das denn gemacht? Da gibt es Mittel und Wege, möchte ich jetzt nicht so näher drauf eingehen. Doch, hingehen. Das ist doch hochspannend. Erzähl, komm jetzt aber raus, hier ist doch egal. Jetzt kannst du alles erzählen. Wie geht denn das? Man hat einen Balkon, man hat, sage ich jetzt mal, so eine Art Sandkiste, wo das locker geht. Ach, dann kackst du in die Sandkiste rein, auf dem Balkon? Ja. Und das kleine Geschäft? Genauso. Auch so, auch in die Sandkiste? Ja. Also jetzt müssen wir auch weitermachen. Wischt deine Besitzerin dir den Hintern ab? Nein. Nein? Nein. Also das macht niemand? Ja. Eigentlich nicht dann? Klar tut man sich irgendwann säubern. Also ach, das tust du dann schon? Ja. Wenn du, aber auch das ist eine berechtigte Frage. Wenn du jetzt mehrere Tage als Hund lebst, ist das so konsequent, dass du nicht in die Dusche gehst? Natürlich wird man abgeduscht. Und ach so, also musst du mit allen Vieren in die Badewanne oder unter die Dusche und dann macht die Besitzerin das mit dir. Ja. Geht die Besitzerin auch schon mal mit dir raus? Weitgänge waren schon mal. Wobei das doch. Aber das sind dann bestimmte Orte, sage ich jetzt mal, welche sehr abgeschieden sind. Eben, weil. Also da verirrt sich noch niemals ein Eichhörnchen hin. Ich würde gerade sagen, das wäre ganz schwierig sonst, wenn das im normalen Leben so ist. Hat das Ganze eine sexuelle Komponente? Auch. Was heißt das konkret? Klar hat es eine sexuelle Komponente auf beiden Seiten, aber es geht darüber hinaus. Also es ist ein Lebensgefühl. Oder ich habe sehr früh bei mir gemerkt, ich habe irgendwann mal was gelesen darüber. Und dann sehr schnell beim Lesen gemerkt, hey, genau das ist es, so möchte ich leben. Hat deine Besitzerin Sex mit ihrem Hund, also mit dir? Ja. Dieser Sex findet natürlich nur statt, wenn sie es will. Ja, klar. Hat sie eine Peitsche oder etwas, wo sie den Hund auch... Gerte, eher. Eine Gerte? Ja. Du bist 38 Jahre alt. Ja. Wenn du längere Zeit dann bei deiner Besitzerin bist, kannst du ja nicht arbeiten. Wie kriegst du das mit deinem normalen Alltag? Man macht das in der Freizeit oder wenn man mal nicht arbeiten muss. Und was arbeitest du denn in deinem normalen Leben? Ich bin Tischler. Tischler? Kann ich ruhig sagen. Also ein ganz solider Beruf. Ja. Wer weiß denn von dieser ungewöhnlichen Variante deines Lebens? Gegenseitiger Bekanntenkreis, also Bekanntenkreis von ihr und mir, aber ansonsten eigentlich keiner. Es gibt, sage ich jetzt mal, auch im Internet eine bestimmte Szene, da kennt man auch Leute und mit denen trifft man sich auch mal. Dein Meister weiß es nicht? Nee. Du zögerst? Ja, ich wusste jetzt nicht auf, was du hinaus. Nein, nein, ich meinte jetzt deinen. ich meinte jetzt deinen Tischlermeister. Nein. Und die Kollegen? Auf der Arbeit weiß das keiner. Ich mache meinen Beruf. Ich gehe, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber ich rede auf der Arbeit nichts Privates. Mhm. Nun ist das. Ich kann ja sehr Job und Privatleben. Ja. Was ist denn, wenn du dich in deinem Privatleben verliebst in jemanden? Das tue ich nicht, weil ich genau mein Gegenüber gefunden habe. Ach so. In gewisser Weise liebst du auch deine Besitzerin? Ja, klar. Wir haben ansonsten auch eine ganz normale Beziehung. Ach so. Wir reden über alltägliche Dinge oder über Probleme. Gibt es denn auch Alltäglichkeiten zwischen euch, dass ihr zum Beispiel in Urlaub fahrt? Wir gehen auch mal zusammen essen oder in Urlaub. Ach, das schon? Ja. In welchem Verhältnis steht so, ich sag mal, das normale Leben und das Leben als Hund, in der Rolle als Hund? Hält sich ungefähr die Waage. Ah, es hält sich die Waage. Das heißt, man kann euch auch als ganz normales Paar sehen und niemand würde ahnen, was da abgeht bei euch. Genau. Hm. Stille Wasser sind tief. Das ist ein wahres Wort. Wenn sie Besuch bekommt und du bist in der Hunderolle und der Besuch weiß um euch Bescheid, wie läuft das? Dann läuft es einfach so weiter. Dann ist es normal, wenn der Besuch aus dieser Szene Bescheid weiß. Mhm. Dann läuft das ganz normal weiter. Das ist in dieser Szene, sage ich jetzt mal, Alltag. Das kann also durchaus sein, dass deine Besitzerin, sprichst du die eigentlich, wenn du nicht in der Hunderolle bist, ganz normal mit ihrem Vornamen an? Ja, klar. Okay. Es kann also sein, dass deine Besitzerin deinen Kaffee und Kuchen serviert und du tappst auf allen Vieren halbnackt immer so durch das Zimmer. Ja. Ja. Und das finden die anderen auch völlig normal? Das ist da normal, weil die irgendwo so oder so auch so leben. Mhm. Wie alt ist deine Besitzerin? 53. Ja, du bist 38. Der Altersunterschied ist dann für dich egal. Der war nicht egal. Der war nicht egal? Nein. Warum nicht? Ich könnte mich nicht mit einer jüngeren Frau einlassen oder mit einer Gleichaltrigen. Ah. Warum muss die Besitzerin, also das hat jetzt auch mit der Rolle zu tun. Sie muss irgendwo eine Erfahrung haben, mhm, eine Ausstrahlung haben, mhm, und hört sich jetzt blöd an, aber wissen, was sie im Leben will, mhm, und nicht irgendwie noch was ausprobierend. Was macht denn deine Besitzerin vom Beruf? Möchte ich nicht drauf eingehen. Aber sie hat einen Beruf? Ja. Und einen gestandenen Beruf? Ja. Wahrscheinlich denkt auch niemand in ihrem Beruf, dass sie sowas nebenher macht. Nee. Nee, das denke ich auch manchmal, wenn ich so Leute kennenlerne, die vielleicht sehr etabliert leben oder in guten Positionen sind, dann denke ich manchmal, wer weiß, was da zu Hause alles so abgeht. So etwas zum Beispiel kann zu Hause abgehen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ja. Bist du jetzt in diesem Leben, was du jetzt so für dich gefunden hast, bist du damit zufrieden? 100%. Was sind deine Träume von der Zukunft? Dass die Beziehung weitergeht, jahrelang. Aber ansonsten habe ich keine Träume. Naja, dann ist das ja schon gut. Das heißt, du hast deine Art von Sexualität gefunden, du hast deine Art von Beziehung gefunden. Es ist sehr ungewöhnlich. Was auch schwierig ist zu finden. Für jeden, wer irgendwas sucht, läuft irgendwo draußen sein passendes Gegenüber irgendwo rum. Ja, sagt man immer. Man muss nur die Augen aufhalten. Ist ein schöner Satz, aber ich glaube manchmal, manche Menschen haben auch Pech, die finden das nie. Aber du hast es gefunden und hast uns jetzt sehr, sehr toll Aufschluss gegeben. Alle werden das, oder ganz viele werden das natürlich sehr skurril und verrückt finden, aber ich finde es... Ja, ich fand es damals nur komisch, dass es solche Wellen geschlagen hat und sehr negativ. Ich finde, man muss es akzeptieren als eine Facette unter Millionen von Facetten. Menschen, und es hat nichts mit Menschen verachtet. Nein, überhaupt nicht. Markus, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, euch auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Daniel Paulmann. Und morgen heißt unser Thema am helllichten Tag. Was habt ihr schon am helllichten Tag für krasse, ungewöhnliche oder schreckliche Sachen erlebt? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder mailen. Wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.